Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Eine weitere Besprechung von Samurai Jack, dieses Mal Staffel 2. Die habe ich heute nämlich endlich erfolgreich beendet. Hat mich auch tatsächlich ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht hätte. Also ich hätte durchaus gedacht, dass ich am 1. Mai dann durch die zweite Staffel durchkomme. Da habe ich auch tatsächlich ein paar Folgen geguckt. Aber tatsächlich habe ich dann doch ein bisschen die Lust an der Serie verloren, was ich ein bisschen schade finde. Denn wirklich motiviert hat mich die Serie dann doch nicht zum Weitergucken. Das hat echt ein bisschen gedauert. Vorneweg muss ich sagen, dass mir die zweite Staffel insgesamt besser gefallen hat als die erste. Auch wenn sich einige der Fehler immer noch nicht ausgemerzt haben. Also da sind immer noch etliche Macken drin, die die Serie auch jetzt hier in der zweiten Staffel nicht losgeworden ist. Und ich finde, zum Teil sogar noch haben sich da ein paar Sachen verschlimmert, verdichtet. Ich weiß nicht, wie man es sonst beschreiben soll. Also, oder nochmal wieder klargestellt oder sowas. Es ist einfach so die Linie dieser Serie. Damit muss man sich ein bisschen abfinden, was ich ein bisschen schade finde. Also die Serie verändert sich tatsächlich in der zweiten Staffel kaum. Ich glaube, das ist so das, was man sagen kann. Nicht, dass sie sich gar nicht verändert. Es gibt schon so ein, zwei Aspekte, die dazukommen. Aber vielleicht mal so von Anfang an. Also die ersten paar Folgen sind halt auch so ganz typisch für Samurai Jack. Also er geht eben los und trifft irgendwelche Leute. Und einiges davon ist auch so ein bisschen What If. Also man weiß auch überhaupt gar nicht, ob das jetzt alles im Kanon ist oder ob das zu einem Ende führt. Also eine der ersten Folgen ist beispielsweise, wie er im Kampf gegen Aku direkt steckt, also Samurai Jack eben im Kampf gegen Aku, und Aku hat so ein Portal, durch das Jack eigentlich durchspringen möchte, aber Aku hält das immer so hoch, dass er, dass Jack eben nicht durchspringen kann, und weil er einfach nicht hoch genug springen kann, und Jack zieht sich dann zurück und setzt sich in den Wald und wartet eigentlich erstmal so ab und trifft dann auf so einen Waldmenschen, der von Affen großgezogen worden ist, und mit denen macht er dann mehr oder weniger so einen kleinen Handel aus, die trainieren ihn dann und dadurch lernt er dann eben das hohe Springen, um dann eben am Ende der Folge nochmal Aku an diesem Portal zu stellen, und kurz bevor er eben durch dieses Portal durchspringen kann, endet die Folge und es ist im Grunde genommen ein Cliffhanger und das wird auch nicht wieder aufgegriffen, also weder der Kampf mit Aku wird aufgelöst, noch ob er dieses Portal jetzt erreicht hat. Es ist also so ein bisschen, beißt sich da dieses Konzept der Serie einfach selber in den Hintern. Eine der ersten Folgen ist so eine Geschichte von Interesse-Geschichte, also bei Futurama gab es das ja mal, so What-If-Geschichten eben auch, so Anthologien eben, so drei kurze Folgen von so knapp 8 Minuten oder sowas, die man dann irgendwie so zusammengebastelt hat zu einer langen Folge, und das ist ein Format, was ich sehr interessant fand, weil man dann so kleine Szenen eben nehmen konnte, ohne dass Jack dann ganze Abenteuer drumherum erleben musste. Denn oft hat man dann so ein bisschen eine ruhigere Folge manchmal, da komme ich auch gleich nochmal zu, eine ruhigere Folge, und die wird dann eingeleitet von einer sehr krassen Actionsequenz. Diese Actionsequenz ist dann sozusagen so die Entschuldigung dafür, dass es dann den Rest der Folge so ein bisschen ruhiger wird, und das hat man ein paar Mal in dieser Staffel, was auch gar nicht so schlimm ist. Diese Folgen stehen aber dann eben auch im krassen Kontrast zu den Folgen, die dann wirklich pure Action-Szenen sind, also da, wo es nur eine kurze Einleitung gibt und dann eben 20 Minuten lang durchgeboxt wird. Wobei es auch da wirklich wieder sehr schöne Beispiele gibt von Folgen, die mir da sehr gut gefallen haben. Ich möchte mir eine Handvoll Folgen rausnehmen. Nummern weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, dass das die sechste gewesen ist aus dieser Staffel, aka Folge 19, wo Jack eben auch am Anfang eine kleine Actionsequenz hat, um dann aber schlussendlich alte Ruinen im Grasland zu finden, mehr oder weniger. Und er guckt sich da ein bisschen um und untersucht so die ganzen alten Gebäude, die da eben stehen, und stellt halt eben fest, das ist seine alte Heimat. Also die Stadt, in der man ihn eben in der allerersten Folge sieht, das ist eben diese Stadt. Und das ist eine sehr, sehr rührende Folge, die ist auch sehr ruhig und sehr zurückgenommen. Und er erinnert sich eben an einige Dinge aus seiner Kindheit, wie er im ja, im Maisfeld oder im Kornfeld gespielt hat und dann eine Freundin hatte, also tatsächlich mal eine weibliche Figur. Und es ist also eine ganze Folge, in der es nur um die Vergangenheit, um Jacks Kindheit gegangen ist. Und das war dann wieder dieser Kontrast, den ich auch manchmal gebraucht habe zu diesen anderen Folgen. Und es ist auch so dieses Phänomen, das ist auch so ein bisschen dieses Konzept dieser Serie, dass dieser Samurai einfach nicht stillstehen kann. Er muss immer weiterziehen, immer weiter und immer weiter. Und auch am Ende dieser Folge findet er keine Ruhe. Also er könnte sich dort ja niederlassen und sagen, ich mache jetzt einfach nicht mehr weiter, ich bleibe hier. Nein, also er wird am Ende der Folge eben auch wieder zu einem Einsatz gerufen von einem kleinen Roboter und diesem Ruf folgt er dann und die Geschichte geht dann weiter und er lässt auch diesen Punkt wieder zurück. Und das war eine schöne Charakterstudie, einfach zu sagen, okay, er hat sich nochmal an seine Vergangenheit erinnert, wie es gewesen ist, als er bei seinen Eltern gewesen ist, in seiner Kindheit gewesen ist, und lässt das aber so ein bisschen zurück. Und das war sehr, sehr angenehm zu sehen. Das hat mir Spaß gemacht, das fand ich gut. Das war eine Folge, die hat mir sehr gut gefallen. Eine weitere Folge, die mir aufgrund dessen gefallen hat, weil sie alles hatte, was Jack oder Samurai Jack ausmacht, da war die Balance, von der ich beim letzten Mal geredet habe, eben komplett da. Das war, ich glaube, die Folge 8, Folge 21 oder 20. Ich bin mir gerade nicht mehr so hundertprozentig sicher, wie die. Ich habe auch die Folgennamen nicht im Kopf. Also am Ende immer nur diese Folgennummer und selbst die verschwimmen so ein bisschen ineinander. Da kommt Jack an so ein kleines Dorf, was von so einem richtig fiesen Gestank überlagert wird. Und die Leute sterben da so vor sich hin und nichts wächst mehr. Und die leben da mehr oder weniger, also in Angst und Schrecken, weil immer wieder dieser Gestank auf dieses Dorf runterschwappt. Jack möchte halt rausfinden, woran das liegt, weil er möchte halt helfen, so ist er halt, und kommt dann eben an einen Händler, der sich also von diesem Gestank gar nicht beeindrucken lässt, weil er keine Nase mehr hat. Also der hat sich diese Nase wohl abgeschnitten, hat dann nur so Nähte im Gesicht. Also wieder einer von diesen sehr, sehr krassen und absurden Figuren eben. Der ist eigentlich Händler und dieser ganze Dialog zwischen diesen beiden Figuren ist einfach unfassbar großartig. Weil der Händler macht ihm dann irgendwann relativ unmissverständlich klar, na, du kannst was von mir bekommen, aber eben nicht kostenlos. Ich bin halt Händler. Hier steht nicht, mit meinem Schild steht nicht drauf kostenlos. Ne? Und der hat halt irgendwie ein Haustier, einen Vogel halt, und der verrät dem dann doch alles und das ist einfach nur schweinewitzig. Also diese ganze Dynamik zwischen diesen beiden in den ersten paar Szenen, die ist einfach nur wunderbar und einfach nur wunderschön. Also das ist, für mich ist das genau das, was ich in einer Zeichentrickserie, die sich auch an ein etwas älteres Publikum richtet, auch einfach haben möchte. Dialoge, die witzig sind, Situationen, die komisch sind. Danach bekommt man nämlich im Anschluss, also wie gesagt, da ist ein Drache ist für diesen Gestank verantwortlich und der wohnt eben auf einem großen Berg und Jack muss dann wieder, wie es für ihn typisch ist, diesen Berg erklimmen. Das macht er in der Serie relativ häufig, dass er einfach irgendwie halbnackt so einen großen Berg hochkraxelt und da einfach kein Problem mit hat. Das macht er hier eben wieder und trifft dann da auch auf diesen Drachen, möchte den am liebsten sofort meucheln. Und der Drache sagt, nein, halt, das Problem bin zwar ich, aber das Problem ist in mir. Ich bin's nicht, es ist nicht meine Schuld. Und dann sagt Jack, okay, dann gehe ich halt in dich rein. Und dann geht Jack wirklich in diesen Drachen und landet in so einer Welt, die an Fantastic Voyage erinnert. Also wo dieses Forscherteam eben klein geschrumpft wird, um in einem Körper eines Menschen eben unterwegs zu sein. Und diese ganze Folge erinnert so vom ganzen Konzept eben genau an Fantastic Voyage. Also kommt immer wieder an andere Körperteile dieses Drachen und sieht da irgendwelche illustren Mikroorganismen oder auch Roboter. Und das ist also ganz seltsam und ganz super und total fantasievoll gestaltet. Hat mich in weiten Teilen an Lord Jabu Jabu in Ocarina of Time erinnert. Legend of Zelda Ocarina of Time. Das war eine sehr schöne Folge, einfach weil sie auch mit allem gespielt hat, was diese Serie ausmacht. Da waren stumme Momente drin, nicht zu wenig stumme Momente. Also im Grunde genommen letzten zwei Drittel dieser Folge waren dann auch wieder stumm, aber hatten halt eben dieses Intro dieser wirklich sehr, sehr coolen Dialogsequenzen mit dem Händler und Jack und das war eben sehr, sehr witzig. Dann eine weitere Folge, es war glaube ich sogar fast die vorletzte, irgendwie so relativ zum Ende, hatte man dann wieder so eine Kampfsequenz und Jack setzt sich danach zur Ruhe, weil er halt dreckig geworden ist, geht er baden in einem kleinen Teich oder See oder irgendwie sowas. Und plötzlich werden ihm die Klamotten geklaut und er sieht nur noch ein kleines weißes Kaninchen damit wegrennen. Und du denkst dann auch, okay, was passiert hier gerade? Und Jack dann auf jeden Fall nackig hinterher. Also er ist auf jeden Fall ein Großteil dieser Serie ja fast halb nackt. Ich glaube, die Folge heißt auch fast so. Irgendwie The Half Naked Man oder Almost Naked Man, irgendwie sowas. Und hüpft dem Häschen dann in so ein Loch hinterher und landet in so einer unterirdischen Stadt. so ganz bunt, von ganz, ganz seltsamen Figuren bevölkert. Ihm rennt dann so ein Gauner über den Weg, der einen großen Sack dabei hat, und Jack sagt dann, ich brauche deine Klamotten. Normalerweise mache ich das nicht, Entschuldigung, knockt den Gauner eben aus und klaut ihm die Klamotten. Und plötzlich wird er eben für diesen Gauner gehalten. Und dieser Gauner hat wohl irgendwie ein Sackkätzchen dabei oder keine Ahnung, ist total seltsam. Und er rennt auf jeden Fall durch diese Welt und folgt immer diesem weißen Häschen. Und es wird immer absurder, immer verrückter. Irgendwann sind sie dann in so einer Höhle, in so einem fliegenden Taxi, und auf einmal ist da so eine seltsame Elefantenfee. Also so ein kleiner Elefant mit einem Anzug und so Feenflügeln und tänzelt so durchs Bild. Und ich habe dann nur noch gesessen und gesagt, what the fuck, was ist hier los? Und diese Elefantenfee, Elephant Fairy, hat es dann wohl doch zu einem ziemlich großen Kultstatus geschafft innerhalb der Fan-Community, weil das wirklich also der bisher absurdeste Moment dieser Serie ist. Also in allen zwei Staffeln, diese Elefantenfee ist das absolute Highlight. Das ist großartig, ich verstehe gar nicht, woher diese Figur kommt. Das wird auch nicht erklärt. Irgendwann kracht Jack noch in so ein Theaterstück rein, wo er dann irgendwie die Prinzessin spielen soll. Das crasht da auch noch. Diese ganze Jagd geht einfach weiter, er wird immer von der Polizei verfolgt, weil er irgendwie halbnackt durch die Gegend rennt, und das ist nicht okay. Dann fliegt er noch mit der U-Bahn durch die Gegend und crasht damit, und das wird immer schlimmer und immer verrückter, bis er dann tatsächlich dieses kleine Häschen irgendwann stellt und feststellt, na, das war gar kein Karnickel oder kein Kaninchen, sondern es war eben nur der Rucksack von Rotkäppchen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also er trifft tatsächlich auf ein Mädchen, was ein bisschen eher aussieht wie Rotkäppchen, und die sagt ihm halt, ja, sie ist Waisenkind und möchte den Kram eigentlich verkaufen, weil sie hat nichts. Und Jack besorgt ihr dann irgendwas anderes zum Ausgleich, damit er seine Klamotten wiederkriegt. Die ganze Folge erinnert in weiten Teilen, und es gibt genügend Zitate, also dieses weiße Kaninchen, Jacks Outfit bei dem Theaterstück. Das Ganze erinnert so ein bisschen an den Zauberer von Oz. Nicht Quatsch, das ist Bullshit, nicht den Zauberer von Oz, sondern an Alice im Wunderland. Das ist die Idee dahinter. Also sind etliche Figuren, die eben auch an die Figuren im Wunderland erinnern. Es gibt dann irgendwann den Cheshire Dragon, der angreift. Jack hält diesen Cheshire Dragon versehentlich für Aku. Das ist eine der absoluten Highlight-Folgen. Ja, sie ist bunt. Ja, sie. Und ich hab auch bei Reddit gelesen, dass das von einigen Leuten als die schlimmste Folge angesehen wird, weil sie halt so komplett von dem abweicht, was Samurai Jack sonst ist. Und ich nenne gleich mal so ein paar halb Negativbeispiele. Aber diese Folge macht für mich genau den Reiz aus. Da ist alles gemacht worden, was mit diesem Setting möglich ist. Da ist ein Samurai in der Zukunft in einer Welt, die er nicht versteht. Und genau das war diese Folge für mich, wo du auch als Zuschauerin davor sitzt und denkst, what the fuck, was ist das für ein Platz, was ist das für ein Ort? Und Jack geht auch mit diesen Worten weg. Das war der bisher schrägste Ort, den ich auf dieser Welt bisher gesehen habe, und geht dann eben in den Sonnenuntergang, ne, so wie Lucky Luke, so ein bisschen. Und das ist halt echt witzig, weil er halt selber versteht, okay, bei all den Abenteuern, die ich bis jetzt erlebt habe, war das das Schrägste, aber es kann halt noch was anderes kommen. Und das ist das Schönste, das ist das, was diese Serie für mich eben auch ausmacht. Und das ist auch das, worauf ich bei jeder Folge aufs Neue hoffe und es manchmal nicht bekomme. Eine Sache, die ich mir beim letzten Mal gewünscht habe und da nicht bekommen habe, waren wiederkehrende Nebencharaktere. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass ein Punkt gewesen ist, dass ich den einen Schotten ganz besonders cool fand und dass ich mir gewünscht hätte, dass der wiederkommt. Und er kommt tatsächlich wieder. Also es gibt tatsächlich hier in dieser Staffel, in der zweiten Staffel, ich glaube, das ist Folge 4 oder sowas, kommt tatsächlich der Schotte wieder, spricht Jack eben an, dass Jack ihm eben helfen soll, seine Frau zu retten. Die ist wohl irgendwie entführt worden. Und er liebt diese Frau und er möchte unbedingt sie wiedersehen und er schwärmt in den höchsten Tönen, und du hast so ein Bild von ihr, von so einer überhübschen, super aussehenden, und so wie er von ihr redet, halt so ein typisches Bild von so einer Prinzessin praktisch im Kopf. Die beiden ziehen dann los und gehen dann auch in das in ein Schloss, was von den Bösen eben bevölkert wird, sag ich jetzt mal, und wuscheln sich da eben durch, haben Fallen und gegnerische Roboter. Also ne, bei Samurai Jack geht es ja immer darum, Roboter zu zerschnetzeln, weil es halt eine Kinderserie ist und da können sie ja keine echten Menschen zerschnetzeln. Jedenfalls endet das dann eben damit, dass sie tatsächlich die Frau befreien. Es stellt sich aber raus, das ist so eine riesige Matrone, möchte ich das mal nennen, also so eine große, bullige, ne, die ist nochmal einen Kopf größer als der Schotte, und der ist schon echt um einiges bulliger als Jack, und die schreit die ganze Zeit nur rum, mach dies, mach das, und du machst jetzt, warum kommst du jetzt so spät, und wer ist das überhaupt, und bla, und der Schotte steht da nur mit großen Herzen in den Augen und himmelt sie an, und da hatte ich zum ersten Mal so das Gefühl, okay, jetzt habt ihr hier wirklich eine weibliche Figur in diese Serie reingebracht, das war ja auch einer der großen Kritikpunkte, es gibt keine weiblichen Figuren in dieser Serie. Und da war tatsächlich mal eine, mit dem einzigen Unterschied, dass sie für Jack später zur Antagonistin wird. Also im Rest der Folge lässt sie sich von den beiden eben tragen, weil sie sagt, na, ihr habt mich jetzt hier gerettet, dann tragt ihr mich jetzt auch hier raus. Und sie schreit einfach die ganze Zeit an den beiden herum und man merkt auch, dass Jack mit ihr einfach überhaupt gar keinen Vertrag hat und die beiden mögen sich nicht. Und also sie ist für ihn auch, wird also wirklich buchstäblich zur Last ein Stück weit. Und das ist auch für mich eine Art, eine Frau in diese Serie mit reinzubringen, die nicht nötig ist. Die ist furchtbar. Also das ist nicht in Ordnung. Weil, wie gesagt, jede Frau, die bisher hier drin war, entweder war sie nicht existent oder sie war ein Hintergrundcharakter oder sie ist eben eine Antagonistin. Und das ist das, was mich an dieser Serie so stört. Es gibt einfach bis jetzt in den ersten beiden Staffeln keine regelmäßig wiederkehrenden weiblichen Charaktere und auch überhaupt sonst gar keine weiblichen Charaktere, die nicht in irgendeiner Art und Weise eine Mutterrolle oder ein Love Interest ergeben. Weil das sind so einzelne Hintergrundcharaktere, die immer mal wieder da sind, aber im Grunde genommen als regelmäßige Charaktere hat man das hier nicht. Und das ist ein ziemliches Manko. Ne? Eine weitere Folge, die genau damit eben auch spielt, wo ich gesagt hätte, okay, da hätte man eine weibliche Figur einführen können, ist die eine Folge, wo Aku auf einen fremden Planeten teleportiert oder sowas und einen Stamm von Katzenwesen, Katzenmenschen damit beauftragt, Jack zu fangen. Und das sind die besten Jäger des Universums. So muss man Inakumi oder irgendwie sowas, ich kriege den Namen gerade nicht auf die Reihe. Und die werden eben von Aku beauftragt, Jack zu jagen, kommen eben auf die Erde, landen noch in der Nähe von Jack und finden ihn relativ schnell und es entsteht so ein sehr actiongeladenes, toll choreografiertes Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden, wortwörtlich eben, weil das eben so ein Stamm von Katzenwesen ist. Und das Ergebnis ist, dass dieses Hin und Her irgendwann damit endet, dass diese Katzenwesen sagen, na, wir übergeben dich nicht an Aku, weil du hast uns die größte Jagd unseres Lebens geliefert. Und wir liefern dich deswegen nicht aus und Aku poltert und flucht und dies und das aber das ist deren Ehre und Jack kommt dann eben nach einer wirklich tollen Folge, die wirklich super choreografiert, toll animiert, toll gestaltet ist, aus dieser Nummer wieder raus. Aber auch da wäre die Möglichkeit gewesen, eine dieser Figuren, die sowieso alle gleich ausgesehen haben, weiblich zu besetzen und sei es einfach nur mit einer weiblichen Synchronsprecherin zu besetzen. Das hätte ja vollkommen ausgereicht, wenn die Figuren eh alle gleich aussehen und nur einer von denen hat überhaupt irgendwas gesagt. Was kommt noch dazu? Eine weitere Folge, die mir im Gedächtnis geblieben ist, ist, glaube ich, tatsächlich die vorletzte. Die heißt, glaube ich, auch irgendwie Jack bei den Spartanern oder irgendwie sowas. Und da wird sozusagen diese Legende dieser 300 Spartaner erzählt, die gegen so ein ganzes Heer von Gegnern eben kämpfen muss. Und Jack kommt eben zu diesem Spartanerheer dazu und hilft denen eben bei dem Kampf einer großen Roboterarmee, die eben diese Armee auch anfällt. Und auch da ist dieses Phänomen wieder, diese ganze Folge ist cineastisch aufgebaut, also im Breitbildformat, also mit einem sehr schmalen Bild auch, nicht in 4:3, wie die restliche Serie noch gehalten ist, weil die Serie ist aus den frühen 2000er Jahren, da gab es 4:3 noch vorrangig, sondern eben mit einem sehr schmalen Bild gehalten. Und die Folge ist toll choreografiert. Das ist das Problem dieser Serie, ist nicht, wie die Serie geschrieben ist. Das Problem ist nicht, dass die Serie nicht gut aussieht oder dass die Charaktere alle blöd sind, sondern diese Serie ist mir zu männlich und das ist einfach in jeder Sekunde dieser Serie suppt einfach so die Maskulinität heraus, so dieser überbordende Actionheld. Und das wird einfach irgendwann langweilig und genau in den Folgen, wo das nicht stattfindet, wo Jack zum Teil auch lächerlich gemacht wird, also nicht lächerlich gemacht wird im Sinne von, ha, der kann ja gar nichts, aber da, wo er sich auch mal so ein bisschen gefordert sieht und die Situation auch nicht wirklich einschätzen kann, erst da wird es für mich spannend, weil erst dann für ihn da auch eine Herausforderung ansteht. Und das gibt's halt einfach sonst nicht. Also diese Serie ist halt, in dieser Serie ist Jack immer der absolute Durchblicker, der hat immer die richtige Superkraft für alles. Und wenn er gegen irgendwelche Roboter kämpft, die er nicht besiegen kann mit eigener Kraft und dann tatsächlich einen Roboterarm dazu kriegt, so eine Folge gibt's auch, und dieser Roboterarm geht kaputt, ja, dann betet er einfach zu den Göttern und kriegt dann Energiestrahlen und kann den unzerstörbaren Roboter, den er sonst eigentlich mit seinem Schwert hätte nicht zerschneiden können, plötzlich kann er das dann doch. Weißt du, und das ist so Samurai Jack in drei Vierteln aller Folgen. Dieses große Manko, dass es da keine Frauen gibt. Wenn ich sage, es gibt da keine Frauen, dann meine ich das so. Die tauchen da nur am Rande auf, wenn eine Familie gezeigt wird. Dann ist da eine Mutter dabei. Aber auch die hat im Grunde genommen keine Sprechrolle. Vielleicht mal eine kleine Schwester. Aber die Männer sind hier immer im Fokus. Und das ist ein richtig, richtig, richtig krasses Manko. Und ich finde, das mag vor 15 Jahren üblich gewesen sein, was ich nicht glaube, weil zeitgleich Oder zumindest ein bisschen später gab es ja irgendwann dann auch Ben 10. Und Ben 10 hat seine Cousine. Ich glaube, die heißt Gwen 10. Ne, aber nur Gwen. Und die ist oft so ein bisschen die Schlauere von den beiden. Während Ben ja so ein bisschen der Dickkopf ist und mit seinen Superkräften nicht klarkommt, ist Gwen die ein bisschen Besondere, die ihn und Opa Max ja immer so ein bisschen zur Raison bringt, immer so ein bisschen auch zur Vernunft aufruft. Und sie kommt ja mit ihren Superkräften, mit ihren Hexkräften wesentlich besser aus, als Ben das mit seiner Alien-Uhr eben hinkriegt. So. Weißt du, das ist so ein Phänomen. Wie hieß denn nochmal die Nichte von Inspektor Gadget, die Fälle immer für ihn gelöst hat, zusammen mit dem Hund. Und Penny, hieß sie Penny? Ich glaube, die hieß Penny. Und der hat die Fälle für Inspektor Gadget gelöst, aber er hat ja den ganzen Ruhm gekriegt. Und weißt du, wenn es wenigstens so wäre, dass er eine weibliche Figur ist, die irgendwas macht und hinterher ist aber der Idiot der Held. Das wäre ja vollkommen okay. Aber es tauchen nicht einmal Frauen auf. Es sind keine fucking Frauen in dieser Serie. Und das stört mich seit Folge 1. Und das ist ein richtiges Problem, weil es ändert sich nicht. Selbst die Figuren, die androgyn sind, denen man weibliche Stimmen geben könnte, entweder weil sie ohnehin geschlechtslos sind und es eben dann auch keinen Unterschied macht, welche Stimme man denen eben ins Gesicht drückt, auch da tut man es nicht. Und das ist so, meine Freundin sagte dann irgendwann, die Kati, die kennt ich aus anderen Sendungen, die sagte dann irgendwann, na, das wäre ja keine Serie, die sie sich angucken würde. Wo ich gesagt habe, an der Serie ist nichts falsch, also da werden Frauen nicht schlecht behandelt, ne? Weil wenn keine Frauen da sind, können sie auch nicht schlecht behandelt werden. So. Und aus dem Standpunkt kann man die Serie gucken. Aber es stört. Es ist also 15 Jahre später ist es nicht nachzuvollziehen, warum diese Serie keine weiblichen Figuren hat. Null. Und wie gesagt, die eine Figur, die tatsächlich da war, in der ersten Staffel, die war hinterher Aku. Und die andere Frau in dieser Staffel, die Frau von dem Scotsman, von dem Schotten, war eine Antagonistin. Und das zieht sich tatsächlich durch die ganze Serie. Also wenn eine Frau da ist, Hintergrundcharakter, Antagonistin oder eben nicht vorhanden. Und das ist richtig, richtig ärgerlich. Die letzte Folge, die 13. war dann wieder so ein kleiner Lichtblick, weil es da auch wieder so ein bisschen um die Vergangenheit von Jack ging, obwohl das da mit so einer Art Gruppe von Rocker-Transformern zu tun hatte. Ich glaube, das war eine von den wenigen Folgen, die ich sogar vorher schon mal gesehen hatte. Und er verliert halt im Anfang der Folge seine Schuhe und bekommt dann ganz viele neue, moderne Schuhe zugeschustert, im wahrsten Sinne des Wortes, und kommt mit den Schuhen nicht klar, weil er halt diese Holz-Sandaletten hat, die man im feudalen Japan eben getragen hat, und damit rennt er eigentlich die ganze Serie schon rum, und plötzlich gab es die eben nicht mehr, und er konnte dann eben mit diesen neuen Schuhen, also er hat irgendwie 30 verschiedene Paar Schuhe bekommen und konnte damit jeweils nicht umgehen. Das Ergebnis war eben, dass er diese Roboter nicht besiegen konnte, und erst als er dann zufällig einen kleinen asiatischen Jungen getroffen hat, der eben auch diese Schuhe getragen hat und dann Kontakt aufgenommen hat zu dessen Familie, die noch nach den gleichen Werten, nach den gleichen Traditionen gelebt hat, aus denen er eben stammt, erst da hat er neue Schuhe bekommen, und das war auch nochmal so ein Zurücklehnen, so eine Erinnerung an seine eigene Kindheit, an seine eigene Kultur. Es gibt in der Serie immer so ein, zwei Momente pro Staffel, wo man so das Gefühl hat, die Figur kommt so ein bisschen zur Ruhe, und das sind immer die schönsten Momente, aber die sind sehr selten, das finde ich sehr ärgerlich, also dass man eben wenig von dem mitbekommt, was Jack eigentlich wirklich ausgemacht hat. Seine Vergangenheit wird eigentlich im Grunde genommen komplett ausgeblendet, und wenn, dann sieht man ihn halt wirklich nur in ein, zwei Einstellungen in seiner Kindheit. Wie gesagt, diese eine Folge, das sind jetzt 26 Folgen, die ich gesehen habe, diese eine Folge, wo er sich an seine Kindheit zurückerinnert, wo er sein altes Dorf, seine alte Heimatstadt wiederfindet, das war die einzige Folge, wo man ein bisschen Hintergrundinformationen über das bekommen hat, was Jack in der Vergangenheit getan hat, was ihn eben angetrieben hat. Und das ist mir auch zu wenig. Das ist wirklich zu wenig. Die zweite Staffel hatte durchaus mehr Highlights als die erste, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da, wo ich bei der ersten Staffel, abgesehen von den Einführungsfolgen, den ersten dreien noch so vier Folgen hatte, wo ich gesagt habe, jo, die waren ganz gut, war das hier durchaus ein bisschen besser, weil die Serie sich auch im Ton so ein bisschen besser gefunden hat. Ich habe einfach akzeptiert, dass es hier noch keine weiblichen Figuren gibt. Das soll sich, glaube ich, innerhalb der nächsten anderthalb Staffeln auch ändern. Also da soll wohl noch eine weibliche Figur dazukommen. Bisher ist noch nichts davon zu sehen. Ich weiß nicht, wie das dann in Staffel 3 aussieht. Ich bin hochgespannt. Ich freue mich wirklich auf die nächsten beiden Staffeln. Die Serie gefällt mir tatsächlich immer ein bisschen besser. Allerdings gibt es immer auch mal wieder Folgen, durch die ich mich echt durchkämpfen muss, wo ich echt sagen muss, ja, okay, ich gebe mir das jetzt trotzdem bis zu Ende, wo es mich eigentlich gar nicht mehr so interessiert. Und das sind eben genau diese grobschlächtigen, maskulinen Muskelsabber-Folgen. Ich habe nichts gegen einen halbnackten Samurai, der kämpft. Aber eine Folge suppte dann derartig voller von diesem Machoismus, wo Jack dann eben in so einer in so einer Arena gekämpft hat und in so einer Gladiatoren-Arena gegen irgendwelche Roboter oder Cyborgs gekämpft hat und die dann einfach nur niedergemetzelt hat und immer stärker wurde, immer stärker wurde. So ein bisschen nach diesem Son Goku-Prinzip, also immer stärker werden, immer stärker werden, immer stärker werden. Die Gegner werden immer stärker, also muss Jack stärker werden. So dieses Dragon Ball-Prinzip. So, und das ist einfach heute nicht mehr zeitgemäß. Also diese Serie würde besser funktionieren, wäre sie horizontal erzählt worden. Und das ist sie wohl bis zum Ende eben nicht. Und das warte ich jetzt mal ab. Und ich bin dann vor allem auch gespannt, wenn ich mit den ersten 4 Staffeln durch bin, also 2 fehlen jetzt ja noch, wie dann eben die neue 5. ist. Davon gibt's aktuell, ich glaube, dieses Wochenende, ich nehme auf am 6. Mai, also heute ist der 6. Mai, nehme ich auf. An diesem Wochenende kommt, glaube ich, die 8. Folge der neuen Staffel, wenn ich mich nicht komplett täusche, auf Adult Swim. Heute Nacht irgendwann unserer Zeit. Aber wie gesagt, ich kann eben da noch nichts zu sagen, weil ich diese Folgen noch nicht gesehen habe. Aber so wie ich das auf Reddit gesehen habe, im Samurai Jack-Kanal, sind die relativ begeistert. Also ich habe mich nicht in die Artikel geklickt, aber die Überschriften klangen alle relativ positiv. Gut, das soll es in dieser Woche für Samurai Jack gewesen sein. Wie es hier in den nächsten Wochen bei Nerdland weitergeht, weiß ich nicht. Es geht hier drunter und drüber im Moment, weil wir Aufnahmetermine verschieben mussten und alles. Also ich kann es nicht sagen. Guckt auf Twitter, was ich da ankündige. Eventuell gebe ich demnächst nochmal so ein kleines Update raus und dann sehen wir uns oder hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedernerd! Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unikredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!